Abschlusstest hören Teil 1. Dialog 1. Gefällt dir die Bluse? Ja, schon. Aber die kostet fast 40 Euro. Ja, 39,90. Ziemlich teuer. Aber hier ist eine für 19 Euro. Aber die ist nicht schön. Die gefällt mir nicht. Dann nehme ich doch lieber die andere.